Willibald von Ludwiger, geboren am 20. Juli 1937 in Stettin, studierte in Hamburg, Erlangen und Göttingen Physik, Chemie, Mathematik und Astronomie. Er war 2 Jahre an der Universitätssternwarte in Bamberg tätig und erwarb 1964 an der Universität Erlangen sein Diplom als Astrophysiker. Seit 1974 ist er Leiter der MUFON von CES, eine Organisation aus Wissenschaftlern, die das UFO-Phänomen seit nunmehr 40 Jahren untersucht. Ende der 50er Jahre lernte Willibald von Ludwiger Burkhard Heim persönlich kennen und pflegte bis zu Heims Tod im Jahre 2001 eine sehr enge Freundschaft mit dem Ausnahmewissenschaftler. Und ja, freue mich sehr, Willibald von Ludwiger heute am Telefon begrüßen zu können. Herr Ludwiger, können Sie mich gut hören? Ja, gut. Ja. Sehr gut. Wir können Sie auch sehr gut hören. Mhm. Ja, ein Riesenthema, das wir uns da natürlich wie immer vorgenommen haben. Es gibt da natürlich schon einige Perlen im CropFM-Archiv, zu denen Sie Gast waren, und dementsprechend freuen sich natürlich viele, dass Sie wieder zu Gast sind. Und wie gesagt, also das soll so ein bisschen eine Verbindung werden dieser bisherigen Sendungen, die wir gemacht haben. Da ging es also sehr viel um die Heimsche Theorie, natürlich auch sehr viel um das UFO-Phänomen und paranormale Phänomene im Allgemeinen. Aber fangen vielleicht ganz vorne an, nämlich beim UFO und CES, 40 Jahre. Jährt sich diese Organisation, Sie sind von Anfang an der Leiter dieser Organisation. Können Sie ein bisschen was über die MUFON CES, vielleicht auch über die MUFON erzählen, über die Geschichte? Ja, also zunächst war es so, 1974 bin ich gefragt worden, ob ich die Vertretung für die amerikanische MUFON hier in Deutschland übernehmen wollte. Und die Bedingung war, dass nur Akademiker Zugang haben sollten, und dann dachte ich mir, das wäre eine interessante Sache, wenn wir da bloß studierte Leute reinkriegen, dann ist die Gruppe, die sich mit UFOs beschäftigt, schon mal auf einem höheren Niveau, als es normalerweise so ist, dass man bloß ein paar Fälle sammelt und diskutiert, sondern wir können vielleicht dann auch mal rangehen und herausfinden, um was es sich dabei handelt. Also so habe ich angefangen und habe zugesagt. Und naja, und dann haben wir angefangen, uns erstmal zu überlegen, was kann man dann machen, wenn man kein Geld hat und ein Phänomen untersuchen will. Da gibt es ja große Beschränkungen, man kann ja nicht sehr viel machen. Man hat keine Geräte, man ist darauf angewiesen, auf Goodwill von anderen, die ihre Zeit, Arbeitszeit dann einbringen. Und wie fängt man das an? Das war also das große Problem. Na, als erstes haben wir gesagt, wir müssen natürlich erstmal uns vergewissern, dass es das Phänomen selbst gibt. Dazu müssen wir Zeugen befragen, man muss Radarbilder analysieren, man muss Fotos und Filme analysieren. Und wenn wir dann meinen, das Phänomen gibt es tatsächlich, dann muss man mal anfangen, was kann man jetzt wissenschaftlich machen mit unseren beschränkten Mitteln und nebenher, neben der Arbeit. Und da fiel uns dann ein, das heißt also einer aus unserer Gruppe, der Herr Adolf Schneider, der hatte gesagt, wir müssen versuchen, aus der Literatur die elektromagnetischen und gravitativen Wechselwirkungen herauszufischen. Denn das wäre interessant natürlich auch für die Wissenschaft der Zukunft, die ja herangehen will, also wenn zum Beispiel die Sache mal von der wissenschaftlichen Seite als seriös bezeichnet werden sollte. Ich glaube, das sind noch ein paar Jahrzehnte hin. Aber immerhin, dann wollen die ja wissen, was sind die Eigenschaften des Phänomens. Und da haben wir dann im Laufe der Zeit, und das war vor 30 Jahren, haben wir das erstmal abgeschlossen, 1300 Fälle gesammelt, wo zum Beispiel durch das Phänomen Autos angehalten wurden, Licht abgeschaltet wurde, ganze Häuserblocks dann ohne Licht waren, und zwar immer in Verbindung mit der Beobachtung von solchen Objekten. Dann wahnsinnig hohe Magnetfelder, wahnsinnig hohe Temperaturen, die davon abgingen, dann Autos, die im Schnee von der Straße heruntergeholt wurden. Man sah also die Spuren, hörten auf der Straße, und dann war das Objekt daneben gestanden, mehrere Meter. Das sind alles die Dinge, die wir gesammelt haben. Denn dann sagten wir, dann kann man vielleicht herausfinden, um welche Gravitationsfelder oder Antriebsmöglichkeiten es sich handeln sollte. Naja, und dann haben wir ja zunächst erstmal gemeint, das Wichtigste sei herauszufinden, wie der Antrieb ist. Das ist, müsste also irgendwie ein Gravitationsantrieb sein, denn diese Objekte stehen ja frei in der Luft und man sieht nicht, dass sie irgendeinen Auspuff haben. Man hört kein Abstrahlgeräusch, wie das bei Raketen der Fall ist. Man sieht nichts an Propeller oder sonst was. Und das geht ja nur, wenn es sich um einen Feldantrieb handeln sollte. So, und so sind wir dann bei dem Studium. Es gab ja einige Professoren für Physik und Mathematik in unserer Gruppe, die natürlich alle sich versteckt haben unter Pseudonym. Ich ja auch damals. Ich habe dann mal meinen Vornamen genannt, Illo Brandt. Ich hieß dann immer der Herr Brandt und habe da unter dem Namen zunächst publiziert. Denn man hat ja Schwierigkeiten zu erwarten und das war ja dann auch so. Aber also mit welche Schwierigkeiten gab es da? Ja, die Schwierigkeiten, dass man im Betrieb zur Geschäftsleitung zitiert wurde und gesagt hatte, also mir ist das so passiert, wenn Sie noch einmal in Verbindung mit unserer Firma und Ihren UFO-Interessen da genannt werden, in Illustrierten oder sonst wo in Zeitungen, dann können wir nichts mehr für Sie tun. Und das ist so eine strenge Abmahnung. Das heißt, beim nächsten Mal fliegen Sie. Sowas passiert. Und deswegen haben natürlich die Professoren alle erst recht sich unter einem Pseudonym bei uns eingefunden. Und das ist ja heute nicht anders. Also wer über dieses Thema in der Öffentlichkeit redet, wird diffamiert. Und deswegen ziehen sich ja alle Wissenschaftler zurück. Das ist einfach der Grund, diese Phänomene sind so außer allem, was man sich vorstellen kann, so verrückt, und ich kann ja darüber noch einiges erzählen. Die Eigenschaften sind ja nicht nur, dass es sich um Gravitationsfelder handelt, sondern da spielen noch ganz andere verrückte Dinge eine Rolle, so dass man sagt, wenn man die Parapsychologie und die Phänomene nicht kennt, das ist eine Grundvoraussetzung, dann kann man sich an die Sache gar nicht rantrauen, weil es so über die Maßen verrückt klingt. Das heißt also, ganz normale Leute erzählen verrückte Dinge. Und da will kein Wissenschaftler ran, der noch eine Karriere vor sich hat. Ja, ist auch verständlich. Wie viele Wissenschaftler arbeiten bei MUFON und CES? Naja, das waren, also so bei der letzten Zählung waren es etwa 70, aber 70 Mitglieder. Aber ein Drittel sind jetzt bloß Wissenschaftler, die anderen Ingenieure und dann haben wir Detektive dabei, Kunstmaler, also alles Mögliche, was man auch brauchen kann, wenn man Berichte schreibt und da muss man ja auch das, was gesehen wurde, umsetzen in schöne Bilder. Deswegen haben wir da also Kunstmaler auch dabei. Jetzt ist das nicht mehr so streng, dass wir nur Akademiker aufnehmen, sondern wir nehmen die Leute auf, die was dazu beitragen können, zu der allgemeinen Forschung. Interessant, das ist ein sehr breit gefächertes Spektrum an verschiedenen Wissensgebieten. Ja. Detektive finde ich interessant, aber ich verstehe total, warum man das braucht. Es sind manchmal so extreme Geschichten dabei, dass man sagt, das kann man sich nicht vorstellen, dass sowas, was da berichtet wurde, wirklich gesehen wurde. Und dann fragt man mal nach, ob der Name von diesem Zeugen, der uns da vom Weiten, also über Briefe oder Telefon informiert, ob der in Ordnung ist. Nur bei sehr schwierigen Fällen, also nicht bei den normalen Fällen, wo jemand was gesehen hat, vielleicht mit anderen Zeugen gemeinsam, das nicht. Aber wenn jemand von Landung spricht, und die Insassen sind da rausgekommen, solche Berichte, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Und deswegen braucht man da zum Beispiel Detektive. Dann haben wir natürlich auch Ärzte dabei, Psychologen, Psychiater. Wir müssen dann, wenn es um Entführungsfälle geht, das werden wir ja vielleicht erst später erzählen, aber sowas kommt ja auch vor, da müssen wir dann die Persönlichkeitsinventare feststellen lassen und MMPI-Test wird dann gemacht und Bielefelder Persönlichkeitsinventar und was es da noch so gibt, Rorschach-Test, so sodass wir sicher sind und dass der Zeuge auch sicher ist, dass er von uns ernst genommen wird und dass wir uns hinter den Zeugen stellen können. Das gehört irgendwie dazu. Denn wir wollen ja nicht bloß berichten und kann sein, kann nicht sein, sondern wir wollen dann schon sagen, das, was wir hier untersucht haben, da stehen wir dahinter, da stehen wir auch hinter dem Zeugen. Ja, also 70 Mitarbeiter weltweit, fragt da jemand im Chat. Also MUFON und CESF, die Organisation, von der wir hier sprechen, bezieht sich jetzt auf Central European Sector, ja, glaube ich. Ist das, ja, das ist also, dass wir für Österreich, für die Schweiz und für Deutschland, also für deutschsprachigen Länder hier in Zentraleuropa zuständig waren. Und sind auch alle Mitglieder aus dem deutschsprachigen Raum von der MUFON und CESF? Ja, ja, ja. Okay. War Burkhard Heim jemals Mitglied? Nein, der hat bei uns Vorträge gehalten. Zweimal mindestens? Das, ne? Ja, ich glaube, der war so zwei oder dreimal dabei und hat auch mal einen Aufsatz bei uns geschrieben in unseren Berichten. Wir geben ja immer Berichte raus, nicht eine Zeitschrift, deswegen sind wir relativ unbekannt, sondern wir geben Berichte raus. 12 Berichte sind in der Zwischenzeit erschienen, manche bis zu 500 Seiten, das sind immer Anthologien, wo die verschiedensten Leute schreiben, aber dann in der Fachsprache. Also die Physiker bringen dann Formeln und werden dann bloß verstanden natürlich von den Physikern, oder die Psychiater sprechen in ihrer Fachsprache, da verstehen wir als Physiker dann wieder nicht, was das alles bedeutet. Aber das muss so sein, denn das sind wissenschaftliche Berichte. Und da haben wir bloß immer eine kleine Anzahl gedruckt und das so verteilt für interessierte Leute. Die sind alle schon weg und alle vergriffen. Und das ist auch nicht jedes Jahr herausgekommen, sondern immer nach ein paar Jahren. Aber wir bringen da alle die Fälle, die wir hier in Deutschland gesammelt haben und in Österreich und in der Schweiz natürlich, und mit kleinen Skizzen und mit den wesentlichsten Daten dazu, denn das sind wir ja der Öffentlichkeit schuldig, wenn wir schon die Berichte sammeln. Jetzt haben wir etwa 600 Berichte, also nicht jeden haben wir natürlich intensiv überprüft. Wenn jemand sagt, da ist ein Objekt vorbeigeflogen und das dauerte vielleicht 2 Sekunden. Was sollte man da noch viel machen? Da kann man also nicht viel tun. Aber wenn es dann heißt, da ist ein Objekt gelandet und da sahen wir, dass da zwei menschenartige Wesen rausgekommen sind, dann geht man natürlich weiter und versucht dann den Boden noch zu untersuchen, ob da noch was zu erfahren ist, wie das in Breitbunn am Chiemsee mal der Fall war. Da hatte man dann nach 5 Jahren immer noch eine Abdruckstelle, so einen großen Kreis von etwa 10 Meter Durchmesser haben wir noch sehen können. Also das hängt immer davon ab, wie der Fall gerade ist, dass man da sich intensiv mit beschäftigt. Aber wir bringen das dann alles in unseren Berichten, sodass das immer nachzulesen ist. Es ist jetzt auch ein Buch im Entstehen. Ich nehme an, auch irgendwo verbunden mit diesem 40-jährigen Jubiläum. Ja, jetzt möchte ich also das alles mal zusammenfassen und möchte sagen, die Ergebnisse von 40 Jahren UFO-Forschung durch MUFON und CESF, das soll nun also die ganze Geschichte darstellen. Also ich habe ja jetzt bloß erzählt, wie es angefangen hat. Nicht wahr? Wir fangen dann an, lesen natürlich viel, das muss man immer machen, damit man die Gleichförmigkeit in aller Welt sieht und damit man mal weiß, was es gibt, muss man sich wirklich gut informieren. Wir haben Material aus Russland bekommen, noch damals als Samizdat-Berichte, hunderte von Seiten, ich glaube 600 Seiten waren das damals, die wir 1978 bekommen haben. Da war das noch verboten, sich damit zu befassen in Russland. Dann haben wir natürlich sehr viele Berichte aus England und USA, weniger viele aus Südamerika und aus Frankreich. Das hängt davon ab, weil wir nicht alle diese Sprachen kennen und wir suchen natürlich immer Leute, die uns sowas übersetzen könnten, aber nun, da ist man eben auch beschränkt. Übersetzer kann man ja nicht bezahlen. Aber um Ihnen mal zu sagen, wie die Statistik ist, also im letzten Monat, also im Mai jetzt 2014, hat MUFON in USA 770 Berichte bekommen. Und das ist nicht so interessant, also das mit den 770, das ist für Mai ganz gut. Es wird noch raufgehen im nächsten Monat, weil die Leute sich dann nachts auch draußen aufhalten, viel mehr, als wenn es kalt ist. Also es wird wahrscheinlich bis 900 dann raufgehen, wie im letzten Jahr. Aber viel interessanter sind die Fälle, in denen die Objekte den Zeugen nahegekommen sind, also näher als 150 Meter war im letzten, also im Mai jetzt in diesem Jahr, sind das 337 Fälle gewesen. Und in 117 Fällen sind die Objekte den Zeugen näher als 30 Meter gekommen. Also da kann man dann nicht mehr sagen, das sind Verwechslungen. Wer sowas behauptet, der ist nicht richtig informiert. Und das sind diese Fälle, also wo die Objekte den Zeugen näher als 30 Meter kommen, also bis auf 5 Meter oder noch näher heran, wo ich sage, da müsste man die Strukturen beschreiben können, die Wechselwirkung beschreiben können. Also das sind immer die interessanteren Sachen. Und im letzten Jahr sind da 930 Fälle von MUFON gesammelt worden, also von Januar bis Dezember. 930 Fälle, also rund 1000 jedes Jahr, kann man da sagen, die so nah den Zeugen kommen, dann kann man eigentlich nicht verstehen, weswegen die Wissenschaft immer noch zögert, sich mit der Sache zu beschäftigen. Aber es ist nun mal so, ich habe ja schon gesagt, wer sich damit beschäftigt, ist schon auf der schwarzen Liste. Der wird nicht befördert, der kriegt auch keine Förderungsmittel und so. Also man darf das nicht sagen. Das ist ja tabu, dieses Thema. UFOs gibt's nicht. Allein schon der Begriff UFO. Und dann hat man versucht, UAP zu sagen. Unidentifizierte atmosphärische Phänomene. Aber bald hat man rausgerichtet, also ihr meint doch UFOs. Ja, ja, naja, dann ist doch genauso albern. Naja. Aber wenn Sie jetzt sagen, 770 Fälle im Mai, ja, bei jetzt. MUFON gesamt, also CES ja. plus Amerika. Ja. Ja, das ist dann auf der, also in USA sind es 650 gewesen, habe ich hier gerade vorliegen, Kanada 44 Fälle, das sind die meisten. Und dann von Deutschland waren es 2, die dann gemeldet sind. Ach, wir haben da manche Fälle, die wir gar nicht mitteilen. Wenn wir das auch noch mitteilen würden, und so geht es wahrscheinlich anderen auf der Welt auch, dann wären es noch viel mehr. Und wie gesagt, das ist bloß MUFON in USA. Und sind noch in China diese viel, viel größere Organisation, die was sammelt. Und in Südamerika, in Mexiko gibt es Gruppen, die diese Phänomene sammeln. In Frankreich ist es diese regierungsamtliche Centre National de Du Spatial, da mit der JAIPAR. Also wenn man das dazu nimmt, dann ist das schon gewaltig, was hier rumfliegt auf der Erde. Ja, und von diesen etwas über 700 Fällen, sind das jetzt schon die ausgesiebt sind? Also das sind die ausgesiebt. Okay, also 770. Insgesamt waren es viel mehr und diese 700 Fälle sind tatsächlich jene, die nach eingehender Untersuchung von zum Teil sogar Detektiven, dann, wo man festgestellt hat, na, da ist wirklich was dran, da hat man wirklich ein unerklärtes Phänomen. Aber viele Sichtungen kann man ja auch, also ich habe schon gerade gesagt, ich bin jetzt ein bisschen motiviert von Jürgen, in den letzten Tagen immer wieder habe ich da in den Himmel geschaut und mir so ein bisschen auf unserer Terrasse gelegt und so den Himmel beobachtet. Man sieht sehr oft irgendwas, wo man so ein bisschen Stirnrunzeln kriegt. Aber sehr selten. Also man darf nicht rausgehen und hoffen, dass man UFO sieht. Ja, so ist es nicht. Denn Sie nicht einmal in Knittelfeld. Ja, da gibt es so bevorzugte Stellen, da ist es ein bisschen häufiger auf der Erde. Aber das Normale ist doch, dass die nicht häufiger sind, als dass zum Beispiel hier in Deutschland, dass jemand vom Blitz erschlagen wird. Hm. Und das ist bei 82 Millionen Deutschen, sind das etwa 100 pro Jahr, das ist nicht viel. Und so viel Berichte kriegen wir etwa auch, die wir nicht identifizieren können. Zum Teil aber mit extremen Nahbegegnungen. Was also ja, das ist das ganz verschieden. Manchmal kommen sie bis auf 5 Meter ran. Ah, das ist also dann schon so, dass die Leute wirklich durchdrehen, auch wenn sie es erzählen. Dann fangen sie wieder an zu weinen. Da ist wirklich was passiert. Die haben was erlebt und es wird ihnen bloß nicht geglaubt, ist klar. Naja, kann ich aber verstehen, dass man das wirklich ziemlich ein einschneidendes Erlebnis hat, wenn, ja. Wie gesagt, ich habe mit Jürgen da jetzt vor circa einer Woche telefoniert und da gibt es offenbar eine Sichtungswelle im Murtal. Soviel ich weiß, sind Sie da schon ein bisschen informiert worden von Jürgen aus. Ja. Können Sie da ein bisschen was drüber erzählen? Also ich weiß nicht, von einer Welle weiß ich nicht, ich weiß bloß von einer Sichtung, die von 3 Leuten gemacht wurden. Er hat von mehreren Fällen mir berichtet, in Graz, am Schöckl und so weiter. Also so in diesem Großraum sollen da einige, auch er hat dann wieder was gesehen, was sehr ungewöhnlich ist. Also aber, ich kenne bloß zwischen Knittelfeld und Judenburg, also da in, wie heißt das, Zeltweg, da sind 50 bis 100 Objekte am Himmel gesehen worden. Mhm. Die kommen ja manchmal auch so richtig als Flotte. Das Verrückte ist, wir wissen nicht, wo es herkommt und wo es hingeht und wozu dann so viele und was überhaupt der Grund ist. Wir kriegen ja das überhaupt nicht unter einen Hut. Das ist ja in der letzten Zeit so schlimm geworden, wie wir angefangen hatten vor 40 Jahren. Da war das alles noch recht einfach. Die Objekte waren meistens Teller und von fliegenden Untertassen her noch, dachte man, also das müsste eine Scheibe sein, wenn man ein UFO sieht, dann Kugeln, aber es ist ja ganz anders. Also zunächst hat man erstmal gestaunt, dass es zwei vom Typ her, vom Phänomen her völlig unterschiedliche Arten gibt. Einmal bloß die Lichtphänomene, Lichterreihen, sagt man dann dazu, wenn da diese unbekannten Lichter ausgehen, höller werden, wieder an einer anderen Stelle auftauchen, sich verdoppeln, dann wieder zusammenfinden. 3, die dann wieder, das ist jetzt gerade am 25. Mai in Leipzig gewesen, 3 Kugeln, die plötzlich zu einem werden, also in das Zentrum fliegen und diese Kugel verschwindet dann ins Nichts. Also das sind aber Dinge, wo kein Mensch drin sitzt, das sind keine Objekte, das sind wirklich die unidentifizierten atmosphärischen Phänomene, also UAPs. Früher hat man dazu UFOs der Klasse B gesagt. Also das muss man unterscheiden von den Objekten, die auch landen. Übrigens im letzten Monat, was steht hier, da sind 24 Landungen registriert worden. Also so selten ist das gar nicht. Wird das eigentlich mehr tendenziell oder weniger? Ja, es wird mehr, aber vor allen Dingen die Eigenschaften werden verrückter. Hm. Das wollte ich gerade eben sagen, dass wir so vor 40 Jahren bloß so einfache Objekte gehabt haben, die hin und her fliegen und dann vielleicht physikalische Wechselwirkung zeigen. Aber in der letzten Zeit, ich gehe jetzt mal gleich 40 Jahre weiter, hat man Formwechsler und die Farbwechsler, wie wir sagen, also Objekte, die ständig und auch pulsieren, stroboskopartig, 4-mal in der Sekunde, aber dabei, wenn sie wieder angehen, lauter seltsame Farben in sich vereinigen, also noch anders als Regenbogenfarben, noch vermischt. Und von Viertelsekunde zu Viertelsekunde oder Achtelsekunde, weil sie ja da sind, dann immer wieder neu aufblitzen. Das hat man früher nicht gehabt. Und dann, das ist nachts. Und bei Tage gibt es eigenartige Wolken, aus denen dann Lichter herauskommen, die wieder eingehen. Also da kann man mit Meteorologen drüber reden. Da sitzt auch keiner drin. Das scheint ein neues Naturphänomen zu sein. Aber die sind bei weitem verrückter als Kugelblitze. Das ist ja eine einfache Sache. Die Kugel ist da, läuft ein bisschen hin und her, verlischt dann ziemlich bald. Aber diese Dinger, die spielen am blauen Himmel, also als Wolke, aus der sehr viele Lichter herauskommen. Das ist unfassbar, was das eigentlich soll. Dann gibt es diese, was wir immer als Hologramme bezeichnen. Es ist einfach bloß ein Begriff, das ist kein echtes Hologramm, aber bloß damit wir sagen, ach, das war wieder dieses Ding. Das sind nur werden auch noch ihre Formen wechseln, wo alle möglichen Farben denn da sind, gar keine richtigen vernünftigen Strukturen haben, ich sage jetzt mal vernünftig. Also es ist am Himmel selten seltsame Strukturen, die einfach bunt sind. Und dann hat man natürlich auch gedacht, vielleicht sind das Projektionen, Laserlichtschau und sowas. Das kann man aber alles ausschließen. Das ist natürlich klar, dass man sowas geprüft hat. Aber diese Dinge, die nehmen jetzt zu, dass es da Erscheinungen gibt, die wir überhaupt nicht erklären können. Auch nicht, dass man auch nicht weiß, wie man das herstellen sollte. Aber zunächst sind wir so vorgegangen, dass das klare Objekte sind. Und wenn dann jemand gesagt hat, die Objekte waren plötzlich weg, dann haben wir gesagt, naja, die können so schnell beschleunigen, nämlich mehr als 20 G, dann kann das Auge dem nicht mehr folgen, wenn es vom Stand aus dann plötzlich wegfliegt, dann fliegt es einfach weg woanders hin und man kann es nicht sehen. Nachts ist es dann leichter zu erkennen. Wenn es hell ist, dann ist es einfach ein Blitzstrahl. Und bei Tage, das haben wir auch schon gehabt, kann man im Video dann sehen, das Objekt ist da, dann ist es nicht mehr da in der nächsten Sekunde. Aber wenn man nun die Sekunde Slide by Slide anguckt, dann sieht man, dass es einen Strich gibt, der lang wird, aber von einem zum anderen sich versetzt, von einem Bild zum anderen, sodass man sieht, das fliegt tatsächlich weg und muss sehr schnell beschleunigt haben. Gut, das haben wir eine Weile gedacht, dass das so geht. Dann kam aber in den 80er Jahren, nachdem wir 10 Jahre das untersucht haben, Berichte, und zwar, dass die Objekte, wenn sie 50 Meter oder 100 Meter groß waren, plötzlich zusammenschrumpfen zu einem Punkt. Und bei der Hudson-Sichtungswelle in den 80er Jahren, das war 1984 vor allen Dingen, wo Tausende diese Objekte gesehen hatten, und von 7.700 Leuten haben immerhin 10% berichtet, das ist verschwunden vor ihren Augen. Zum Punkt geschrumpft, wie damals die alten Schwarz-Weiß-Fernseher, wenn man sie ausgeknipst hatte, so muss man sich das vorstellen, war dann plötzlich auf der Stelle weg. Dann gibt es andere, die unsichtbar werden, also transparent werden, dann unsichtbar werden und dann vielleicht aus der Transparenz langsam wieder erscheinen, weil sie im Flugzeug, was vorbeikam, Platz gemacht hatten. Und dann gibt es die andere Art, dass es da ist und plötzlich weg ist, vielleicht auch an einer anderen Stelle wieder auftritt. Und das zu erklären, diese Haupteigenschaft dieses Phänomens, das geht eben nur, wenn man ganz andere physikalische Modelle hat, als man heute gewillt ist zuzugeben. Denn wir müssen erklären, dass wenn ein Objekt, was materiell ist, plötzlich nicht mehr da ist, es muss ja die Energieerhaltung gelten, es kann ja nicht plötzlich weg sein, aber es ist offensichtlich noch da in einer höheren Dimension. Das heißt, wir müssen wohl oder übel zugeben, dass es mehr Dimensionen als die 4 gibt, also Länge, Breite, Höhe und Zeit, sondern da gibt es noch etwas. Und da sind wir eigentlich der Meinung, wir hätten die richtige Theorie jedenfalls im Ansatz gefunden. Und das ist eben die Heimstedt-Theorie, die ja mit 6 Dimensionen arbeitet. Und da kann man auch eine ganze Menge wenigstens qualitativ erklären. Ja, genau. Und über das wollen wir heute noch ausführlich sprechen. Jetzt nur noch mal kurz zurück zur Sichtungswelle über dem Murtal. Ja. Also Sie sagen, da haben Zeugen also mehrere Objekte gesehen. Es war, glaube ich, um den 24. Mai herum. Ja. Wie haben sich die denn verhalten? Nach welcher Kategorie von denen, die Sie gerade genannt haben, kann man die denn... Das sind UAPs, also das sind diese atmosphärischen, unbekannten atmosphärischen Phänomene. Das sind wieder Lichterscheinungen. Das hat die ISS am 10. März in diesem Jahr auch gefilmt, und zwar kamen da einfach Kugeln aus dem Nichts. Es bildet sich plötzlich, man sieht auf dem Film, 1, 2, 3, also Kugeln beziehungsweise so Lichtflecken, nicht? Also etwas breiter als Sternbilder, aber eigentlich bloß helle Flecken, aber in verschiedenen Farben. Und das bildete eine Gruppe so von 50 Lichtern, die das kann man nicht erklären, wo das herkommt. Jedenfalls haben wir da noch keine vernünftige Theorie dafür. Aber es scheint etwas anderes zu sein als die UFO-Objekte, also die unbekannten Flugobjekte. So ein Zeug, also diese Lichter, die landen ja auch nicht, die bleiben ja in der Atmosphäre, verlöschen da auch wieder. Kann aber sein, dass es irgendwie Verbindungen hat zu den UFOs. Ja, vielleicht in so einem Zwischenzustand, ne, bevor sie ja, quasi wirklich in der... Ja, aber das ist auch etwas, was jetzt erst in der letzten Zeit geschieht. So diese Masse von Lichtern am Himmel, das hat es früher auch nicht gegeben. Ein Hörer oder eine Hörerin hat da jetzt so die Vermutung aufgestellt, kann es vielleicht sein, dass die Zeuginnen nur mutiger geworden sind in den letzten Jahren? Das kann auch sein. Aber was heißt mutig? Diffamierung ist ja noch genauso wie früher. Das heißt nicht von ganz früher. Ich habe mich ja vor 60 Jahren schon damit beschäftigt. Da hatte ich ja noch nicht diese MUFON gegründet. Aber ich habe das alles verfolgt und die Zeitung verfolgt. Und da konnte man ja ganz vernünftig über UFOs reden, so vernünftig, wie man jetzt in Frankreich über UFOs diskutiert. In Deutschland geht das nicht, ich glaube in Österreich auch nicht. Da wird man also schief angesehen, wenn man sagt, man hätte etwas gesehen, was man nicht erklären kann. Da wird man gleich für verrückt gehalten. Das war früher mal anders. Also kurz nachdem diese UFO-Sichtung aufgekommen sind, hat man vernünftig darüber diskutiert. Jetzt geht das überhaupt nicht mehr. Und gerade in Fernsehen, also die Fernsehprofessoren, von denen man immer glaubt, die hätten sich ja mit der Sache beschäftigt. Die bringen bloß Meinungen raus, ohne was zu wissen, ohne überhaupt die Statistik zu kennen, ohne mit Zeugen gesprochen zu haben. Sie wissen, dass sowas nicht gibt. Naja, gut, also das wird sich so schnell auch nicht ändern, leider. Und Sie sagen, diese Situation hat sich verschlimmert? Die hat sich eigentlich hier in Deutschland verschlimmert, ja. Es gibt ja keinen Bericht in einer der großen Zeitungen, der vernünftig ist. Der letzte vernünftige Artikel war im Spiegel 1964, als der Professor Heineck seine Wandlung vom Saulus zum Paulus bekannt gegeben hat. Der hat ja 10 Jahre lang für die Luftwaffe alles abgestritten und sagt, das Phänomen gibt's nicht. Als er für die Luftwaffe gearbeitet hatte und hat er gesagt, naja, also mir ist da etwas mulmig, ich weiß nicht, man kann die Sachen doch nicht erklären, jedenfalls das meiste nicht. Und versuchte nun die Wissenschaft wieder davon zu überzeugen, dass man sich damit beschäftigen müsste. Und diesen vernünftigen Artikel, den hat der Spiegel mal gebracht, danach nicht mehr. Dann gab es eben bloß noch aufklärerische Sachen von Leuten, die sich mit der Sache nicht beschäftigt haben, die das aber irgendwie so aus dem Gefühl heraus wissen, was es geben kann und was es nicht gibt. Das kennt man in der Parapsychologie auch. Das ist ja sehr ähnlich. Also deswegen beschäftigen wir uns ja auch mit Parapsychologie, vor allen Dingen mit dem Soziologischen. Das ist ja genau dieselbe Geschichte, wenn zum Beispiel der Robert Jahn und Brenda Dunn in Princeton festgestellt haben, es gibt Psychokinese, also die Wirkung von Geist auf Materie. Das ist so gut bewiesen, dass er sagt, jetzt hören wir auf, denn was nützt es, Evidenz anzuhäufen? Es glaubt ja sowieso keiner, ob wir nun das in 1000 Fällen bewiesen haben oder 10.000. Und das ist genauso dieser Fall jetzt mit UFOs. Es nützt gar nichts, ob man sagt, wir haben jetzt 10 echte Fälle untersucht oder 100 oder 100.000 oder Millionen. Das glaubt sowieso keiner, weil wir es nicht wollen. Und das ist der stärkste Faktor, dass man sich nicht mit der Sache beschäftigen will. Ja, und zwar auch der Titel. Ja, und zwar auch der Titel Ihres Buches UFOs, die unerwünschte Wahrheit. Ja, natürlich. Das ist schon, es ist seltsam. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Es ist auch so, dass, wie Sie sagen, es wird irgendwann müßig, Fall nach Fall zu besprechen. Ich habe letztens über die belgische Uferwelle, weil mir das einfach so umgehauen hat, ich dann wirklich diesen Sobeps-Bericht dann noch einmal durchgelesen habe. Nicht den ganzen, weil das sind 800 Seiten oder 700 Seiten. Aber genug, dass ich mir gedacht habe, wow. Und ja. Aber es ist auch in der heutigen Sendung, wollen wir jetzt, ich hoffe, man hat Verständnis, nicht jetzt da endlos auf Fällen herumreiten, weil... Nein, nein, aber wir müssen bloß erklären, warum das so ist. Mhm. Es ist nämlich so, die Wissenschaft braucht ein Objekt, das sie sich hinstellen kann, vielleicht ins Labor oder irgendwie nach draußen, wo sie weiß, wann etwas erscheint und wo. Aber hier haben wir etwas Flüchtiges, etwas Evasives, das einfach sich zeigt und dann ist es wieder weg. Und das ist für die Wissenschaft nicht möglich, daran zu gehen. Man muss sich das Ding ja vor sich hinstellen, um es untersuchen zu können. Das ist das eine. Dann das Militär hat nicht die Aufgabe, die Sache zu untersuchen. Die hat bloß die Aufgabe, eine Bedrohung zu erkennen und sie abzuweisen. Also die haben keinen Forschungsauftrag, keine Gelder und keine Leute, um sowas zu machen. Die Einzigen, die wirklich das Phänomen eigentlich nur angehen könnten, das sind die Journalisten. Aber sie sind bange Büchsen, weil es ist klar, die gucken nach der großen Zeitung, nach den Großen, die vorgeben, was es gibt und was es nicht gibt. Und dann kann nicht einer kommen, der sich mal gut informiert hat und gut recherchiert hat und dann mal bringt, was dann eigentlich die Statistik sagt und dass da doch was dran ist. Dann wird er ja gemieden von den anderen und die Zeitung muss fürchten, dass sie Leser verliert und so weiter. Und trotzdem, sie wären eigentlich die Richtigen. Bloß, wer hat denn jetzt noch Zeit, sich gründlich zu informieren? Ich sehe das ja selber, was wir für Schwierigkeiten haben, wenn wir neue Mitglieder kriegen. Wenn wir denen sagen, liest man dies Buch und das und jenes und dann musste man die Zeugen befragen. Das ist sehr schwierig. Das Beste wäre, wenn man zum Beispiel die militärischen Radardaten sich gut anguckt und da sieht man ja eben, das Phänomen ist ja da. Ich habe ja aus der Schweiz die militärischen Radardaten von 1993 bis 1996 bekommen und dann sieht man, dass so ein Objekt ganz langsam erst fliegt und dann zack mit dreifache Schallgeschwindigkeit im 90-Grad-Winkel wegfliegt, das ist überzeugend. Da kann man dann auch später immer noch anderen zeigen, wie die sich benehmen. Wir haben einmal aus den Radardaten direkt einen Film fürs Fernsehen gemacht, wo man richtig sieht, dass sich das wie so ein Insekt oder wie eine Mücke bewegt, stehen bleibt und wieder ein bisschen vorgeht. Also ganz verrückt, jedenfalls nicht so logisch, wie wir das haben wollen von Fluggeräten. Das ist schon komisch. Und trotzdem, man kann, wenn man da rankäme an die Radardaten und wenn das Militär das zulassen würde, dass UFO-Forscher sich der Sache bedienten, kann man zum Beispiel beweisen, ob es Entführungen gibt oder nicht. Wenn die da dort landen, also diese Objekte, was man auf dem Radar sieht, wo dann auch jemand gesagt hatte, er sei dann abgeholt worden von seinem Objekt, das wäre doch sehr wichtig. Aber keiner hat ein Interesse daran, an die Sache weiter ranzugehen. Einen anderen aktuellen Fall, den Sie jetzt erwähnt haben, das war dieser Farbwechslerfall im Allgäu. Ja. Vielleicht können wir über den noch kurz sprechen, bevor wir dann auf die Theorie eingehen. Ja, also was ich sagen will oder sagen kann, ist, dass es sich um eine Kugel gehandelt hatte und die ist gefilmt worden. Wann war das? Wann war das? Das ist im März. Okay. 26. März, glaube ich, war es. Wenn ich mich richtig entsinne, aber nageln Sie mich da nicht fest. Also jedenfalls im März. Und dann, also erstmal vom Weiten, die Kugel ist erst klein und dann ist sie größer geworden. Nun muss man auch wissen, dass Sterne auch, wenn man die beobachtet oder filmt, dass die ja auch ihre Farbe wechseln. Aber dann als ganzer Stern. Aber hier, dieser Kugel, das schließt also aus, dass es ein Stern war. In der Kugel gibt es verschiedene, unterschiedliche Farben dann. Und zwar blitzte es so stroboskopartig auf, sagte ich ja vorhin schon mal. Und immer wenn es wieder da war, hat es eine andere Farbmischung gehabt. Das ist das eine. Und genau so etwas ist gefilmt worden in Norddeutschland von einem Max-Planck-Institut, einem Forscher, einem Mikrobiologen, also einem Wissenschaftler, der das durch Zufall auch fotografiert hat. Da waren es aber zwei Kugeln und in der Mitte eine größere, die mal an- und ausging, und die Kugeln wechselten auch die Farben. Und das hat er uns auch auf einem Video beziehungsweise auf einer DVD dann gegeben zur Analyse. Ja, Gott, was kann man da groß machen? Nicht? Man kann nur sagen, was es nicht ist. Was es ist, kriegen wir nicht raus. Und trotzdem gibt es viele Untersuchungen, dass man nicht bloß an Okto oder Hexakopter denkt, sondern auch an Femtolaserstrahlen, also Laserstrahlen, die eine hohe Energie und ganz kurze Impulse, aber mit hoher Energie, dann im Infraroten in die Atmosphäre geschickt werden, und erst wenn sie eine gewisse Strecke durchlaufen haben, durch einen Kerreffekt nennt man das, sich dann so zusammenziehen, dass die Energie so groß wird, dass plötzlich Licht erscheint. So sieht man also, dass das plötzlich aus dem Nichts Licht kommt. Aber auch das, zum Beispiel haben wir das im Hesstal in Norwegen mal verfolgt, sagt ja nicht, wo die Quelle ist. Wenn man das wüsste, aber Sie sehen schon, an was man alles denken muss. Es ist nicht so, dass wir da einfach bloß so rumstehen und dann sagen, kann man nicht erklären, sondern wir versuchen nach allem Möglichen, was das dann auch erklären könnte. Aber ja, mehr will ich jetzt nicht begeben als Beispiele. Ich könnte natürlich dann noch andere nennen dazu, aber ich will damit bloß sagen, das ist alles ausgeschlossen. Wie auch bei den UFOs, wir bloß von den wirklich nicht identifizierbaren sprechen. Also wenn jemand sagt, man kann 90% der UFOs aufklären, ist es Quatsch. Man kann nur 90% der eingereichten Beobachtungen aufklären. Aber was dann übrig bleibt und UFO ist, also in dem Sinne, dass wir es alle nicht erklären können, die bleiben dann auch. Also. Und da haben wir eben zum Beispiel über 700 im Monat Mai. Im Mai, als Beispiel genommen. Ja, auch spannend. Sie haben jetzt, und natürlich ein enorm komplexes Thema, weshalb Sie natürlich auch Wissenschaftler aus allen möglichen Disziplinen brauchen, um da überhaupt rangehen zu können. Ja. Sie haben vorher auch irgendwie die Verbindung zu sogenannten paranormalen Phänomenen genannt, die natürlich höchst spannend ist und das Ganze bei. Ich will Ihnen sagen, warum. Ich habe das schon angedeutet, dass die Objekte ins Nichts verschwinden. Und wir kennen, also außer den UFOs, da kennen wir aus den letzten 100 Jahren und noch davor, kennen wir das Phänomen in der Parapsychologie der Apporte. Das sind Objekte, die aus dem Nichts erscheinen und ins Nichts wieder verschwinden. Und die natürlich sehr angegriffen worden, Zauberkünstler könnten das auch und so weiter. Nein, das ist nicht der Fall, wenn man gewisse Experimente macht. Und in China hat man da beispielsweise sehr gute Experimente machen können. Da kommen die hier im Westen gar nicht drauf, weil hier immer noch bezweifelt wird, ob es Apporte, also Materialisation aus dem Nichts, dann überhaupt geben könnte. Die Chinesen sind Pragmatiker. Da geht das Verteidigungsministerium, also Leute vom Verteidigungsministerium, durch die Schulen und sagt, wir machen jetzt mal ein Experiment. Wir haben hier kleine Flaschen, da sind Pillen drin. Und ihr versucht mal, ohne den Deckel aufzuschrauben, versucht mal, die Pillen da rauszukriegen, bloß durch Geisteskraft. Na, das kann natürlich kaum jemand, aber kaum bedeutet, unter 1000 findet man dann einen, der es kann. Und die werden dann aussortiert und mit denen wird weiter experimentiert. Und so habe ich einen Bericht, den will ich demnächst auch zitieren in einem Artikel, den wir für das Journal of Scientific Exploration schreiben. Zusammen mit einem Biologen mache ich das über Apporte. Den muss ich Ihnen erzählen, weil das so unbekannt ist hier im Westen. 13 Leute haben den Artikel geschrieben, da hat sich einer hinter dem anderen versteckt. Mehrere Physikprofessoren, mehrere Mediziner und jemand vom Verteidigungsministerium. also 13 an der Zahl, die geben zu Protokoll, dass sie dann einen Mensch gehabt haben, der in einer verschlossenen kleinen Dose einen Minisender versucht hat herauszubringen, indem der versiegelt war, und wo man die Sendeleistung verfolgen konnte am Monitor. Und er sollte versuchen, das in eine leere Dose reinzubringen. Irgendwann sagt er, so nach ein paar Minuten, jetzt ist, also dieses Medium, jetzt ist es in meinem Kopf. Und dann sagt er, jetzt flattert es rüber, jetzt geht's. Und dann hat man natürlich sofort aufgemacht und nachgeguckt. Die Sendeleistung ging zur gleichen Zeit runter, als er sagt, jetzt ist es im Kopf. Es war tatsächlich leer, es war nicht mehr da. Nach mehreren Minuten, erst so 20 Minuten, sagt er, jetzt ist es da drüben in dem anderen Ding drin. Und dann ist es da auch nachgewiesen worden. Da hat man dann Filme rübergeschickt, dann hat man Uhren rübergeschickt, also rübergeschickt, sage ich jetzt, also ins Nichts rein transportiert, so in diesem Experiment, und da drüben wieder aufgefangen in diesem anderen, um mal zu sehen, ob die Uhren dann weitergehen in dem, wo sie da sind, also in dem anderen Raum. Und das bedeutet eben, wir müssen uns verabschieden von dem vierdimensionalen Kontinuum. Es muss weitergehen, es muss dann noch zwei andere Dimensionen, zwei mindestens geben, wo Materie dann zum Bild wird, zu einer Idee. Und dieses Phänomen habe ich jetzt gerade so geschildert, weil das genau auf die Bewegung eines UFOs, das sich in nichts auflöst, das ist in 10% der Fällen, wird das berichtet. Das darf man also nicht vergessen, das ist eine Haupteigenschaft des Phänomens. 10% der Menschen sagen, das war plötzlich weg. Das heißt, es muss sowas wie eine Art Apport geben. Und in dieser Heimschen-Theorie, in der sechsdimensionalen, sind ja diese zusätzlichen Dimensionen, keine räumlichen. Das ist was Imaginäres wie die Zeit auch. Und in diesen Transdimensionen, wo so ein Objekt zum reinen Bild wird, also das könnte man jetzt noch umschreiben, aber da reicht jetzt die Zeit nicht aus, da gibt es in diesen Transdimensionen keine Entfernung, keine Geschwindigkeit, keine Zeit. Und deswegen können wir verstehen, warum es so furchtbar viele verschiedene Typen von UFOs und mehrere unterschiedliche Rassen, die uns besuchen, gibt. Denn in diesen Transdimensionen gibt es bloß Strukturen und Strukturresonanzen. Wenn also jemand von einer Galaxis zu uns kommen will, nicht von fernen Sternen nur, sondern von beliebig weiten Galaxien, dann klappert der nicht im Raum ab, wo er hinfliegen will und ob es hier Leben gibt, sondern er stellt eine Idee eines Planeten ein, der Wasser hat, wo die Erdanziehung so ist wie auf seinem Planeten und wo es vielleicht schon Lebewesen gibt, die so intelligent sind wie er auch vielleicht. Oder vielleicht noch ein bisschen drunter, aber so, dass es sich lohnt, dahin zu kommen. Und wenn man diese Sache als Bild einstellt, dann gibt es, wie wir sagen, eine Strukturresonanz. Und über diese Strukturresonanz gibt es eine Brücke, sodass die Leute, die in einem Objekt diese Strukturresonanz machen, instantan, also augenblicklich hier erscheinen. Es gibt keine Geschwindigkeit. Und es gibt auch nicht also die Möglichkeit, dass wir mal eine Raumfahrt machen wollen. Das ist alles noch ziemlich anthropomorph und von vorgestern, dass wir mal interstellare Raumfahrt machen, dass man durch den Raum fliegen muss. Das ist Unsinn. Das geht über diese neue Art, die wir entdeckt haben erst. Und die im Sechsdimensionalen, da gibt es ein Relativitätsprinzip eben, so wirkt wie im Vierdimensionalen haben wir ja auch ein Relativitätsprinzip nach Einstein. Wenn sich ein Objekt mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, dann verliert es eine Dimension, nämlich in Bewegungsrichtung. Und im Sechsdimensionalen, wenn da Aktivitätenströme auf dieses Objekt wirkt, also die Bewertung ganz hoch in x5 gezogen wird, dann verschwinden relativ zu uns gesehen alle drei Raumdimensionen. Dann ist das hier weg. Es ist aber relativ, also in diesen anderen Bezugsräumen noch da. Und so muss man an die Sache herangehen. Und wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man, warum die überhaupt hierher kommen können, warum sie von verschiedenen Entfernungen herkommen können, aus verschiedenen Zeiten auch. Denn Zeiten gibt es nicht. Man muss ja bloß die richtige Struktur einstellen, die man treffen will. Wenn man von anderen Sternen, also die Struktur einstellt, Dinosaurier und die Erde und Wasser und so weiter, dann kann man da plötzlich dort auftauchen, vor 50 Millionen Jahren. Also das muss man aber erstmal verstehen. Aber dann, um da erstmal langsam ranzukommen, muss man nicht nur erst die Theorie verstehen, die ja auch schwierig schon ist, sondern man muss auch sehen, dass wir ein bisschen in der Parapsychologie was Ähnliches hier vor uns haben. Und eine Frage, eine Zwischenfrage. Sie haben vorher gesagt, es ist äußerst faszinierend, dass also die Chinesen da durch Schulen gehen und Kinder suchen, die Teleportation betreiben können. Ja. Sie haben gesagt, dass da auch Experimente gemacht wurden, wo Uhren quasi in diese X5, X6 Transbereiche. Sind die weitergelaufen? Nein, die sind weitergelaufen. Haben keine Zeitverzögerung gehabt, obwohl sie mehrere Minuten, ich weiß nicht, so 20, 30 Minuten weg waren. Also ohne räumliche Ausdehnung waren. Ja. Und so ist es auch mit Filmmaterial gewesen. Das haben sie auch rübergeschickt und das hatten gehofft, dass man da vielleicht irgendwelche Muster drauf sieht oder etwas Helles. Nein, sie sind schwarz geblieben. Aber ich meine bloß, solche Experimente gibt es, aber sie sind gar nicht bekannt, weil sie in China sind, in Peking war das übrigens, und sind schon vor 20 Jahren gemacht worden. Ich habe das jetzt erst erfahren. Sie sehen die Ähnlichkeit und zwischen diesem Phänomen und dem, was wir am Himmel sehen. Und wir müssen uns langsam darauf vorbereiten, dass die Welt wahrscheinlich doch mehr Dimensionen hat, dass das wohl stimmt, was in dieser heimischen Theorie uns erzählt wird. Und die heimische Theorie basiert ja immerhin auf einer richtigen Beschreibung der Massenformel. Und deswegen kann man da dieser Theorie so trauen. Was sie auch tun, und es gibt ja auch jetzt mehrere Arbeitskreise, die sich mit der heimischen Theorie beschäftigen und versuchen, sich dem Ganzen zu nähern. Vielleicht, wie gesagt, es gibt da eigene Sendungen drüber. Ja, kurz wollte ich auch noch einwerfen, dass also dieser multidimensionale Kosmos, von dem Sie hier sprechen, ja auch in mystischen Traditionen und in den Veden und so weiter beschrieben wird. Sprechen wir da vom selben? Ja, also jedenfalls, die Wirkungen sind genau das. Denn diese Wirkung, dass Ideen plötzlich zu Energien hier im Raum werden, gerade bei Prana ist das ja bei dieser Atemtechnik, wo man angeblich Energien einatmet mit der Luft, das ist es ja nicht, sondern es ist die Idee, dass man mit dem Atem etwas hereinholt. Aber wenn man die Idee projiziert, das ist nach Heim sind das die Aktivitätenströme, dann werden die hier zu Gravitationswellen die Statistiken verändern können. Also so kann man dann verstehen, wie aus paranormalen Phänomenen dann wirklich echte Wirkung hier im Raum geschehen. Und deswegen ist das so wertvoll, diese Theorie, und nicht etwa die Stringtheorie, die hier zu nichts führt. Nicht mal zum einheitlichen Massenspektrum. Das ist so eine mathematische Spielerei. Spielerei darf man nicht sagen. Wird ja finanziert. Aber das führt ja zu nichts. Aber das hat man Heim auch vorgeworfen immer wieder. Man hat immer wieder gesagt, der kriegt ja nur raus, was er da reinfüttert. Also Das stimmt nicht. Das hat er bloß in diesem einen Buch geschrieben. Das wird immer zitiert, dass er sagt, ich muss ja erstmal die Protonenmasse reinstecken, damit ich weiß, in welcher Richtung das läuft. Ich habe nämlich hier einen polydromen Weg, also das sind so verschiedene Äste, und das hat er in dem Buch drin. Nachher haben wir aber bei MBB, wo ich oder DASA, oder naja, jetzt heißt es wieder anders, RDS oder Airbus, bei dieser Firma, da haben wir dann später die richtige Massenformel bekommen, die steht auch im Internet unter heimtheorie.com, da haben wir die Massenformel drin, wo nichts drinsteckt, außer den Naturkonstanten, Lichtgeschwindigkeit, Gravitationsgeschwindigkeit und Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit und Planck'sche Wirkungsquantum. Mehr ist da nicht drin. Und dann kommen also nicht bloß die Massen, die Grundzustände der Massen heraus, sondern der Lahn-D-Faktor noch und die Sommerfeld-Feinstrukturkonstante, alles Dinge, wo man sich jetzt immer noch fragt, wie kommt man dazu? Und wenn man sowas in der Physik schon hat, dann und man sieht, dass hier weiter Möglichkeiten eröffnet werden für das, was wir alle nicht verstehen, was man aber jetzt mit dieser Theorie verstehen könnte, ja, dann gehe ich doch dahin und nämlich andere Theorien, die zu nichts führen. Bis jetzt wollte ich ja nochmal auf die Stringtheorie kommen, hat die ja seit 40 Jahren keine Masse geliefert. Nicht? Das ist ja aber ganz tolle mathematische Konstruktion, die schon intelligent sind, und ich will dem ja Intelligenz nicht absprechen, aber sie bringen für die Physik nichts. Dieses Massenspektrum, das Heim also ausgerechnet hat, also das Massenspektrum der elementaren Teilchen, wurde ja am DESY dann in diesem Teilchenbeschleuniger nachgeprüft und scheint sehr genau zu sein. Ja, ja. Und später ist dann, glaube ich, die Gravitation, hat man das noch einmal ausgerechnet mit einem genaueren Wert für die Gravitationskonstante, glaube ich. Ja. Und dann wurden zumindest einige dieser Werte genauer. Das ist auch, ja, das ist es ja eben. Ich sagte, es gehen bloß die Naturkonstanten ein. Und wenn man jetzt eine etwas genauere, nach 20 Jahren war die Gravitationskonstante etwas genauer, dann hat man die reingesteckt in die und hat wieder gerechnet, und dann kamen einige von diesen, ich weiß jetzt nicht was Protonenmasse, kann ich jetzt aber nicht mehr sagen, die kamen dann genauer raus. Und das ist ja nun ein Zeichen dafür, dass die Theorie richtig sein muss. Denn wenn man mit genaueren Werten reingeht und kriegt genaueres raus, ja, dann ist ja keine Zahlenspielerei oder irgendwas anderes dann noch verantwortlich. Und der Mann ist ja schon längst tot, nicht? Als Heim. Gerichtet haben, ja. Ja, 2001 ist er verstorben. Die Heimsche Theorie kann also erklären, dass Gegenstände verschwinden, für eine Zeit lang weg sind. Ja, sagen wir mal dann, qualitativ, ja, im sechsdimensionalen, ja. Und dann wieder quasi zurückkommen. Das ist natürlich, und damit natürlich kann man relativ viel erklären. Ja, ja. Aus der Heimschen Theorie kann aber auch abgeleitet werden, eine Möglichkeit zur, Sie haben es ja auch schon angesprochen, zur Raumfahrt, die den Namen auch verdient, wo man eigentlich gar nicht durch den Raum fährt. Also Raumfahrt ist es dann nicht mehr. Es ist eigentlich eine Raumversetzung, ja. Und also auch das wäre... Also ich habe das früher als Projektion bezeichnet. Ich habe da richtig die Projektortheorie dazu gesagt. Das heißt, man fährt nicht irgendwo hin mit einem Raumschiff, sondern, wie Sie es vorher beschrieben haben, man stellt eine Strukturresonanz her mit dem Ort, an den man reisen will, und dann ist man einfach dort. Ja, großartig. Das ist so ähnlich. So wie Beamen. Ich sage da immer so, gibt da immer ein einfaches Beispiel. Wenn eine Mutter hier in Deutschland einen Sohn in Australien hat, dem passiert jetzt gerade was, dann merkt sie das, also wenn sie diese Fähigkeiten hat, dann merkt sie, dem Sohn ist was passiert. Aber seine Frau, die daneben wohnt oder die in Australien, die merkt das nicht. Und da sprechen wir eben, weil zwischen Mutter und Sohn eine sehr enge Bindung besteht, also die psychische Distanz ganz klein ist, also kommt es zu einer Resonanz. Das ist sowas, so eine Strukturresonanz, dass die miteinander verbunden sind. Es hat also nichts zu tun, dass der weit weg ist, dass dem was passiert, sondern bloß damit, dass sie ähnliche Strukturmuster haben in der Psyche. Das ist natürlich, dann muss man eben begründen, und das kann man nicht einfach so hinsagen, aber Sie wissen, was ich meine. Das heißt, ich meine, in der vergangenen Sendung haben wir zum Beispiel eben über Exoplaneten wieder mal gesprochen. mit dieser Theorie wäre es also möglich, diese Systeme auch tatsächlich zu erforschen, also da wirklich Sonden hinzuschicken. Das ist schon toll. Sie Heim spricht da vom kontrabarischen Effekt und auch von Gravitonenwellen etc. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie das dann, es gibt ja auch, ich habe auch das Bild bei einer der unserer Sendungen, also Heim hat in den 50er Jahren diesen Feldantrieb entwickelt und basierend darauf dann ein Eifer, wirklich, was man besonders gehört. Raumschiff. Das ist dann bloß, man so hat das dann umgesetzt. Aber was wirklich ist, das ist eine doppelte Rotation vom Strahlungsvektor. Das heißt, in Ringen muss man eine Strahlung lernen, haben da Mikrowellenstrahlung, Radarstrahlung. Und der Wirkungsgrad war aber so gering, dass er diese Ringe, die in die er das eingespeist hat, und diese vielen Ringe, die sind dann wieder zum großen Ring gemacht worden, also Rotation und nochmal Rotation, mathematisch gesagt, von dem Strahlungsvektor, dass er da nichts rauskriegte. Man müsste jetzt, und in Amerika versucht man das auch, im Kristall so etwas zu züchten, dass die Makromoleküle dann diese Rotation zur Verfügung stellen, wenn man Laserlicht einspeist. Und eine Physikerin Lee hat sowas schon entdeckt, dass sie Kraftwirkung gesehen hatte, ganz kurzzeitig bloß, als sie mit diesen Kristallen gearbeitet hat. Und das ist nun nicht so eine Wald- und Wiesentheorie, wie es von anderen so in so halbseidenen Zeitungen berichtet wird, sondern ist berichtet worden in einer Zusammenstellung aller wichtigsten Theorien über Gravitation, die zu verfolgen wichtig sind. Und das über die Heimsche Theorie steht da auch drin und die Theorie vom Timer. Also das wird weiter verfolgt. Gutes Stichwort, Timer. Das ist also ein österreichischer Wissenschaftler, der 2007 ein Experiment mit einer rotierenden Masse gemacht hat, einer Scheibe, und da eine Kraftwirkung, glaube ich, in Achsenrichtung festgestellt hat. Also das Ding ist dann irgendwie leichter geworden. Es gab auch einen Artikel in der Zeit, das Ende der Schwere, glaube ich, hieß der. Ja. Sehr schöner Titel, muss ich sagen. Wie hängt denn Timers Versuch mit der Heimschen Theorie zusammen? Lässt sich der Effekt, den Timer festgestellt hat, durch die Heimsche Theorie vorhersagen? Also nicht durch die Heims, sondern durch die erweiterte. Und zwar der Professor Häuser und Herr Dröscher aus Wien. Die haben gemeint, sie könnten es erklären. Also durch die erweiterte Heimsche. Und die erweiterte Heimsche Theorie, die arbeitet nicht mit 6 Dimensionen, sondern mit 8 Dimensionen. Und sie meinten, sie könnten es da erklären. Ich glaube, sie wollen auch ein eigenes Experiment machen, aber da bin ich jetzt nicht über unterrichtet. Aber Heim hat auch selbst mit Dröscher zusammengearbeitet und sie haben diese erweiterte Heimsche Theorie, wo es im Endeffekt dann sogar 12 Dimensionen gibt, aber die letzten 4 sind dann der G4. Ja, und auch die 7. und 8. kann man vielleicht interpretieren, dass da die Wahrscheinlichkeiten der Quantenfeldtheorie dann einwirken hier auf die Welt, dass da die Wahrscheinlichkeiten gesteuert werden. Aber das muss noch diskutiert werden, also das ist noch nicht stringent. Aber mit dieser erweiterten Heimschen Theorie könnte man den von Timer beobachteten Effekt... Wurde mir von Deutscher damals gesagt, ja. Okay, also aber das war schon 3 Jahre her, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sind, ja. Mhm. Hochspannend. In Wiener Neustadt, glaube ich, haben diese Experimente stattgefunden. Mhm. Ja, oder? Jetzt sollte es, glaube ich, nach Loeben dann irgendwie verlegt worden sein. Also Loeben? Ja, also ich kann es aber nicht genau sagen, weil ich seit 2 Jahren jetzt keinen Kontakt habe mit der Gruppe. Okay. Denn es gibt ja andere Möglichkeiten, das ist nicht die einzige Möglichkeit, die Heimsche Theorie in dieser Weise anzugehen. Wir wollten in unserer Firma ja ein Rotationsexperiment machen, nämlich eine kleine Kugel aus Rubin, so 5 cm Durchmesser, in einem Vakuum rotieren lassen und dann das Magnetfeld messen mit Squid-Magnetometern, die ganz genau und ganz tief und die schwächsten Magnetfelder dann noch nachweisen könnten. Denn man hat empirisch, also rein durch Beobachtung festgestellt, je stärker ein Stern rotiert, umso stärker ist sein Magnetfeld. Also das, wenn man das doppelt so rhythmisch aufträgt, dann kriegt man eine Gerade. Das heißt also, alles liegt drauf, ob das nun Sterne sind, die man ausmisst, oder Supernovae oder irgendwelche anderen Himmelsobjekte. Das stimmt, diese Formel, und die hat er dann auch angegeben, der Herr Brackett. Und Heim hat die theoretisch gefunden. Und wir wollten das ins Labor runterziehen, denn wenn das stimmte, dann bei Heim gehen auch dann noch Materialkonstanten ein, und dann könnte man nämlich diese Formel umsetzen und könnte über Modifikation des Magnetfeldes dann wieder Gravitationsfelder erzeugen. Also deswegen wäre dieses Experiment wichtig gewesen. Aber das war dann zu teuer, 2 Millionen hätte es gekostet, unsere Firma konnte es nicht machen. Ist natürlich ulkig, nicht? Dass, wenn ein paar Milliarden ausgegeben werden für Higgs-Boson, ja, dass man hier dass man keine Millionen dann ausgibt. Aber das ist eben so, weil wir da in der Firma sind. Ja, woanders hätten wir das vielleicht machen können, aber hätte dann die Firma wechseln müssen, bloß um das Experiment durchzuführen. Das macht man ja nicht, wenn man eine gute Versorgung hat in der Firma. Dann wechselt man die Firma nicht bloß eines Experimentes wegen. Ja, aber wäre das nicht wert gewesen? Ich meine, wenn man tatsächlich einen Feldantrieb konstruieren könnte, dann würde sich ja nicht nur die Raumfahrt revolutionieren, sondern auch vieles andere wahrscheinlich, weil es da viele Nebeneffekte auch gibt. Also das wäre ja absolut revolutionär. Deswegen haben wir mal gedacht, man kann es finanziert bekommen. Aber da sind die Leute so streng, dass sie sagen, ihr seid also hier in dieser MBB-Firma in Unterbrunn, dazu da, die und die Sachen herzustellen, die Hubschrauber und die Satelliten und sonst was, aber nicht diese Grundlagenexperimente zu machen. Da müsst ihr zur DLRG, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft, gehen, also die Firma wechseln und das da machen. Da wird es dann finanziert. Und das haben wir nicht gemacht und hofften bloß, dass die das da irgendwo machen. Also DSLR, glaube ich, heißt ja. In Oberpfaffenhofen ist das. Ja. Haben die vor, das mal anzugehen? Ich glaube nicht. Das verstehe ich nicht. Nö, also wer es vorhatte, das war... man kann es ja probieren, wenn nichts rauskommt, mein Gott. Das war der Harold Patoff war das. Ja. Also Harold Patoff, das ist ein Physiker, ein sehr bekannter in den USA. Und der wollte das in seinem Labor machen und fragte nach, ob es die Japaner schon gemacht hätten. Die Japaner und die Amerikaner waren nämlich die Einzigen, die sich erkundigt hatten. Wir haben das auf der Physikertagung 1985 vorgestellt. Und die Japaner haben das nicht gemacht, das Experiment. Und ich glaube, auch der Patoff hat es bis jetzt noch nicht in Angriff genommen. Und 2003 stand das noch in einer Sammlung einer Zeitschrift über die Physik der Gravitation oder physikale Experimente. Da stand da immer noch drin, wir wissen nicht, 2003, ob dieses Experiment, was da 1985 vorgeschlagen wurde in Deutschland, ob das schon durchgeführt wurde. Vielleicht ist es ja schief gegangen, aber wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Ja, wir haben es gar nicht durchführen können, wegen Geldmangel seinerzeit. Und nochmal, also dabei geht es um die Umwandlung von Photonen in... Der Beweis, der Nachweis, dass rotierende Massen ein Magnetfeld erzeugen. Aha. Das ist also das andere, das ist bloß eine der Möglichkeiten. Und dann die Umwandlung, wenn man das wirklich im Labor auch festgestellt hat, was man im Kosmos überall sieht, am Himmel, da ist es ja bestätigt, außer empirisch. Aber wenn man das dann weiß, dann könnte man über, Modifikation von Magnetfeldern, dynamischen Magnetfeldern, könnte man nur Gravitationsfelder erzeugen, also gerade die Umkehrung. Okay, das heißt, große Massen, die aber jetzt nicht also elektrisch leitend oder irgendwas sonst sind, also ein riesiger Steinklumpen zum Beispiel, wird rotiert und erzeugt dann... Ja, Ein Magnetfeld. Ja. Ist wäre so für mich jetzt eine große Überraschung, ein bisschen verstehe was von Elektrotechnik, würde man sich nicht erwarten. Ja. Und Sie sagen, und wenn man das einmal beweisen könnte, aber da frage ich mich jetzt ganz blöd, warum ist es so schwer, einen Stein rotieren zu lassen? Wie schnell muss denn der rotieren und wie groß müsste denn die Masse sein? 50.000 pro Minute war das wohl damals. Okay. Ja, und dann ist es auch nicht so einfach. Sie wissen ja, diesen Stein oder diesen Edelstein, also der muss ja eine bestimmte Kristallstruktur haben, nicht, dass der durch diese Fliehkräfte dann plötzlich auch noch irgendwelche Kristallumstrukturierung macht, dass die dann Magnetfeld machen und das Ganze dann den Effekt kaputt machen. Mhm. Also da muss man eben auch aufpassen. Also 50.000 Umdrehungen prinzipiell sollten ja nicht das große Problem sein, aber... Nein, das ist nicht das Problem, aber es ist schon schwierig. Sie müssen das ja dann das Ganze im Vakuum auf dem Heliumbad rotieren lassen. Oh, und all das ist nicht so, nicht so leicht, sodass man das in der Garage machen kann, sondern man muss da schon ein paar Millionen, oder jedenfalls damals war es 2 Millionen D-Mark, muss man vielleicht jetzt 1 Million, muss man schon aufwenden. Na, mit Inflation vielleicht doch wieder 2 Millionen Euro, aber es ist ja wirklich sehr wenig, wenn man sich überlegt, was dabei rauskommt. Und dann gibt es eben die andere Möglichkeit und da arbeiten jetzt eben Dröscher und Häuser dran. Das ist eine ganz andere Art. Die wollen ja nicht bloß nachgucken, dass ein Magnetfeld kommt, sondern die machen es umgekehrt. Die wollen in einem sehr starken Magnetfeld eine Scheibe oder Gegenstand rotieren lassen und bei einer sehr hohen Magnetfeldstärke, die man eigentlich heute noch nicht erzeugen kann, bei 1 Million Gauss, also es ist das Millionenfache des Erdmagnetfeldes oder 50 Tesla in einer anderen Dimension, das müsste man hinbringen, dass man wirklich ein paar Tonnen Auftrieb oder kriegen könnte. Das ist ein sehr stark nichtlinearer Effekt. Bei 300.000 Gauss, die man heutzutage herstellt, oder 400.000, da ist der Effekt kaum messbar. Aber auf einmal geht es dann hoch, je stärker man kommt. Und das ist natürlich, jetzt ist die Verbindung wieder da mit der UFO-Forschung, weil wir an manchen UFOs eben 1 Million Gauss festgestellt haben durch verschiedene Messungen. Einmal durch Geomagnetstation in Frankreich wurde das festgestellt durch eine Triangulation. Und dann ging man davon aus, dass das Magnetfeld 1 durch R hoch 3, also Dipolfeld, abfällt. Und dann kam also ein schwaches Magnetfeld unten an, aber an der Quelle hätte es dann doch 1 Million Gauss sein müssen. Und dann gibt es andere, Faraday-Effekt, wo man dann erklären kann, über Lichtringe in der Luft und Polarisationsringe, wenn man Polarisationskreise aufhört. Also das führt jetzt zu weit, das im Einzelnen zu erzählen. Aber es gibt eben andere Phänomene, mit denen man auch das Magnetfeld feststellen kann. Und über den Faraday-Effekt konnte man eben auch auf 1 Million Gauss etwa schließen. Und dann ist die Frage, wenn die sowas brauchen, um hier ein Schwerefeld zu kompensieren, das Erdschwerefeld, und wir haben eine Theorie, die das Gleiche fordert, dann sind wir doch möglicherweise auf der richtigen Fährte. Das heißt, die Helmsche Theorie sagt voraus, dass bei circa 1 Million Gauss diese Effekte nutzbar wären. Ja, die erweiterte von Dröscher Häuser. Ja, also diese, wo schon 8 Dimensionen, die alle über den 3 sind natürlich imaginär, im mathematischen Sinne jetzt. Aber die sagt also voraus, dass man mit 1 Million Gauss da einen sinnvollen Effekt erzielt und man misst tatsächlich bei diesen unidentifizierten Objekten circa 1 Million Gauss oder kann das dann irgendwie hochgehen? Nicht bei allen. Nicht? Ja. Also bei manchen hat man es gemessen, dann das ist ja auch nicht immer gleich so ein Messgerät oder irgendwas zur Hand, mit dem man das messen könnte, Aber das ist doch sehr interessant, ne? Dass also diese Theorie, die Wechselwirkung, die man beobachtet, tatsächlich vorhersagt. Ja, das ist ist ja der Witz, deswegen interessiert uns das ja. Wir machen es ja nicht bloß, weil wir sehen wollen, ob da nur irgendwelche Menschen drin sind und dass die uns guten Tag sagen, die, wenn sie mit uns keinen Kontakt pflegen wollen, dann werden wir das auch nicht rauskriegen, dann werden sie auch lügen oder sonst was. Aber wir haben gesagt, die physikalischen Effekte, die können die nicht unterdrücken. Und deswegen untersuchen wir das. Und wenn wir nun in der Theorie etwas finden, was auch die Beobachtung zeigt, dann umso besser. Beispiel, Autos werden angehalten. Und die Theorie sagt voraus, dass, dass erstmal dieses Objekt Gravitationspulse, so sägezahnförmig, aussenden müsste und dass ein Magnetfeld parallel dazu existiert. Und wenn nun also ein gepulstes Magnetfeld auf einen Automotor einwirkt, also unter die Kühlerhaube dann gelangt, dann lässt sich ein Motor abschalten. Aber durch ein sehr starkes Magnetfeld, was ein Gleichfeld ist, geht es nicht. Also mit einer Million Gauss kriegen sie also die Zündung nicht kaputt. Aber wenn sie das in als Sägezahnkurve machen, dann geht es schon bei weniger. Bums steht das. Das hat man auch herausgefunden. Und wenn man also so einzelne Effekte erklären kann schon, allein auch das Leuchten um diese Objekte, das hat ja ein Professor, der sich mit Fusionsphysik viel beschäftigt hat, herausgefunden. Wieso leuchtet so ein metallisches Ding da, von dem man gar nicht sieht, also außer dass es in der Luft steht, wieso leuchtet das? Hat das da so ein Halo um sich? Und er sagte, das geht nur durch eine Stoßanregung der Elektronen. So könnte man erklären, dass von den Molekülen Elektronen abgerissen werden, die ihrerseits nun wieder kaskadenartig die nächsten Moleküle angreifen und da die Elektronen abreißen durch Stoßionisation und wenn die wieder rekombinieren, dann leuchtet die Luft. Sonst kriegt man das gar nicht zum Leuchten, es sei denn durch Laserlicht, aber das ist ein ganz anderer Effekt. Und Sie sehen also, durch Beobachtung dieser Objekte kann man verschiedene Sachen bei der Theorie dann unterbringen. Da geht es zum Beispiel darum, warum ist dann so ein Objekt, so ein unidentifiziertes, mal sehr heiß und mal sehr kalt. Wenn es also wirklich glühend heiß unter diesen Objekten ist, dass Bäume anfangen zu brennen, das ist ja alles schon passiert, dann liegt es wohl an die Mikrowellenstrahlung, die durch diese Elektronenschwingung ausgelöst werden. Das ist ein Sekundäreffekt. Wenn aber die Wellenlänge sehr lang ist und die Gravitationswellen eben nicht so stark sind, dann überwiegt der Effekt der Gravitationswellen. Und die müssen mit negativer Entropie wechselwirken. Das bedeutet, dann muss die Umgebung kalt sein. Und das ist, also jedenfalls vor 30 Jahren hatten wir da schon in unserer Sammlung 32 Mal diesen Effekt, dass beispielsweise ein UFO über dem See geschwebt ist und darunter bildet sich eine Eisschicht. Oder im Auto sah man, dass wirklich nachvollziehbar die Temperatur runterging. In Australien ist das gewesen, dass die Leute zu frösteln anfingen. Also da, das kann man eben auch alles erklären mit dieser Theorie. Und deswegen haben wir uns so viel mit der Sache beschäftigt. In den letzten Wochen ist ja auch wieder ein neues Video eines Herrn Bob Lazar aufgetaucht. Sie kennen ihn ja auch, ich glaube, Sie kennen ihn persönlich, oder? Wir haben mit ihm telefoniert. Mhm. Der sprach ja immer von dem Element 115, von dem es wohl auch stabile Isotopen gibt, oder? Ja, das ist da ist wieder eine Insel der Stabilität. Das ist so ähnlich, wie es Edelgase gibt, wo dann die Elektronen in den Schalen abgesättigt sind bei Atomen, so ist es bei den Kernen, dass die Kernbausteine, die Elementarteilchen, auch abgesättigt werden bei bei dem Element 115, 116 oder jedenfalls da, sind die Sachen dann eine Weile stabil. Und warum ist dieses Element 115 jetzt so interessant, gerade auch im Zusammenhang mit der Heimschen Theorie? Ja, weil sie eine bestimmte, wieder eine andere, ein anderes Ergebnis aus der Heimschen Theorie ist, nämlich, dass man Gravitationswellen erzeugen kann aus neutralen Teilchen, so etwa wie man Röntgenstrahlen etwa erzeugen kann durch Abbremsen von Elektronen. Dann entgeben die Elektronen einen Teil ihrer Energie ab als elektromagnetische Strahlung. Und bei den Neutronen wäre es so, wenn man die abbremst, dann müssten Gravitationswellen frei werden nach der Theorie. Aber Gravitationswellen müssen eine bestimmte Konstitution haben, eine bestimmte Struktur. Also die Wellen nicht, aber sie müssen daherkommen von einer bestimmten Organisation. Und das ist gerade bei dieser Absättigung, mit der Ordnungszahl 115 gegeben. Das hat also schon eine bestimmte Organisation. Und wenn diese Neutronen, wenn sie da von 115, wenn dann der Kern Energie zugestrahlt bekommt oder wenn diese Kerne abgebremst werden, wenn man sie beschleunigt oder sonst was, dann geht von denen eben nicht Röntgenstrahlung weg, sondern Gravitationsstrahlung. Bloß man müsste erstmal dieses Element nicht bloß als einfache Atome nachweisen, wie das in Darmstadt gemacht wurde, sondern man müsste eben eine ganze Menge von dem Zeug haben. Und das muss man erstmal hinkriegen. Dann kann man damit experimentieren. Das ist aber jetzt wohl noch in der Ferne. Mhm. Aber das erzeugt eben künstliche Aktivitätenströme und das hängt dann eben zusammen, über sehr komplexe Zusammenhänge, die wir jetzt unmöglich da besprechen können, aber mit diesen Gravitationswellen. Ja. Und das heißt, und das wiederum hängt ganz salopp formuliert, Ihrer Meinung nach, zusammen mit paranormalen Phänomenen. Stimmt das so? Naja, Sie können mit diesen... Also wenn man Aktivitätenströme, so heißen sie, wenn sie in X5 und X6, also da, wo wir nicht rankommen mit Messgeräten, weil es ja außerhalb der Raumzeit ist, wenn die aber den Raum schneiden, wenn sie hier also, sagen wir mal, runterkommen, wenn ich das jetzt mal meine, in den Raum reinprojiziert werden, dann kommen sie mit negativer Entropie, das heißt, sie müssen hier etwas anordnen, sie müssen auf die Mikrozustände in Elementarteilchen wirken und können da also die Statistiken ändern. Und das bedeutet, wenn irgendwas mit einer Zielrichtung, das und das soll passieren, hier reinkommt, ja, dann gibt es paranormale Effekte. Dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit so eingestellt wird, dass das Ding plötzlich nicht mehr an der Stelle sehr wahrscheinlich ist, wo es jetzt gerade liegt, sondern 10 Zentimeter weiter, dann rutscht es darüber. Und weil man da aber keine Kraft anwendet, sondern nur eben diese Statistik aus dem Nirgendwo kommt, beziehungsweise aus X5 auf X6, dann ist das etwas Paranormales. Aber das jetzt ja bloß so kurz angedeutet, da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben. Dieses Buch wäre? Unsere sechsdimensionale Welt. Ah, okay, ja. Über das haben wir ja auch schon mal eine Sendung gemacht. Ja, das ist natürlich, da geht es dann wirklich ans Eingemachte und da wird es wirklich verrückt, das muss man schon sagen. Also, ja, bloß wenn wir jetzt über diese Sachen schon gesprochen haben, dann muss ich dazu sagen, dass unser Weltbild tatsächlich sich wandelt. Allein, dass wir bloß die UFOs ernst nehmen, angucken und mal sehen, was die machen. Und wie man das erklären kann, so sind wir alle, wir Menschen, nicht bloß Körper und der in der Zeit lebt und dann vergeht, sondern wir sind sechsdimensionale Wesen und es ist doch wahrscheinlich, dass wir in diesen Transbereichen da X5, X6 mit Bewusstsein überleben können. Und das hat natürlich eine immense Bedeutung für jeden Menschen. Oh ja, natürlich, da sprechen wir jetzt von Leben nach dem Tod oder vor der Geburt oder ja. überhaupt Leben jenseits der somatischen Welt oder genau, wie man mal sagen. Ja, das ist eigentlich einen sehr praktischen Bezug für jeden, weil wir sind alle irgendwann vom Tod betroffen. Ja. Das Leben ist einfach letal, aber nur aus einer bestimmten Perspektive betrachtet vielleicht. Hm. Antriebs mit Gravitationswellen erzeugt Aktivitätenströme, wenn man das jetzt verkürzt sagt. Und die sind dann auch bei manchen UFO-Landeplätzen sogenannten, also wo Zeugen berichten. Ja, das ist ja der Witz, dass diese Objekte, Beispiel, sie fliegen über ein Auto, in dem jemand sitzt, der schwer verwundet ist, weil ihn ein Alligator gebissen hat. Der wollte gerade zum Krankenhaus gebracht werden. Und als das Objekt, das ziemlich nah darüber, das über das Auto geflogen ist, verschwunden war, sagte er, meine Wunde hat sich geschlossen, die hat sich geheilt. Das heißt also, solche paranormalen Effekte treten auf, da sitzt nicht jemand drin in diesem Objekt, in dem UFO und will dem heilen, sondern das ist gerade, das sind diese Aktivitätsströme, die immer dann, wenn der Wille draufkommt, auf das, was sie tun könnten und wollen und machen könnten, dass die so wirken, dass es zum Beispiel, wenn man sich wünscht, das soll hier heilen, diese Wunde soll heilen, dass dann diese Wirkung passiert. Das wäre dann jetzt also ein Zusammenwirken aus dem Wunsch desjenigen, der da verletzt wurde, nach Heilung. Ja, das und ist praktisch die sechste Dimension, die das Ziel angibt. Das Ziel und die fünfte ist... ist eben das, was durch dieses Feld, oder wir können auch sogar durch das mediumistische Feld, denn beim Menschen ist das ja so ähnlich. Denken Sie dran an das Gabelverbiegen bei Uri Geller. Leute, die medial begabt sind, also so eine X5-Komponente haben, die wissen gar nicht, was sie machen könnten, aber wenn sie eine Kassette, also ein Video mit Uri Geller sehen, der sagt, bei euch wird jetzt da in der Wohnung Gabel verbogen, dann tut sich das auch bei diesen Leuten, die medial sind. Aber jetzt kommt nämlich einfach über die Kassette diese Zielgebung noch dazu. Der Geller ist natürlich ganz woanders schon und der weiß davon auch gar nichts, aber es ist einfach der Wille jetzt dann auf dieser Kassette mit dazugegeben zu den Leuten. So kann man sich ein bisschen vorstellen, was da alles passiert. Auch interessant. Und diese Rückstände, die durch diese Antriebsformen entstehen, die haben zum Beispiel auch Routengänger dann feststellen können? Ja, also zunächst mal, also wir haben diesen Professor Simakow, der hat in der Nähe von Moskau bei Landestellen einfach schachbrettmusterartig Bodenproben entnommen und dann die Bodenbakterien gezählt und hat festgestellt, in 9 von 10 Landestellen haben sich in spiralartigen Mustern die Bodenbakterien nicht mehr hingewacht, 10 Jahre lang nicht. Und er hat dann immer gedacht, vielleicht ist es Mikrowellenstrahlung, radioaktive Strahlung, Gift, nichts ist das. Irgendwas Neues, irgendein neues Feld ist da, was eben eingeprägt wird am Boden. Oder der Professor Bougnat, der hat in Frankreich an einer Landestelle die Pflanzen untersucht und festgestellt, dass die ganz schnell gealtert sind. Ich weiß nicht, wie man das feststellt, also dass es nicht etwa verbrannt ist, sondern gealtert ist, aber es ist dann sind das wohl so zusammen. Etwas, was man auch nicht durch Mikrowellenstrahlung oder radioaktive Strahlung hinkriegt. Das ist was Neues. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, dass es manche Routengänger, die begabt sind, über eine Strukturresonanz, das ist ja so etwas, dann plötzlich in Nerven dann etwas spüren, dass die Route dann ausschlägt, was von diesen Plätzen ausgeht. Aber was, wissen wir noch nicht. Das müssen wir dann erst wohl selbst erzeugen. Hochinteressant. Das heißt, eine Theorie, die weit über so Dinge wie Massenspektren der Elementarteilchen hinausgeht. Ja, wir haben ja jetzt hier so einen halben heimischen Arbeitskreis und einen der der wichtigsten Physiker, die sich damit beschäftigen und das durchschauen, haben gesagt, also man muss ganze Gruppen ransetzen an diese Theorie, genauso wie man das bei der Relativitätstheorie oder Quantentheorie gemacht hat. Einer alleine schafft das gar nicht. Also der kann das nicht in seinem Leben machen, sondern es müssen ganze Gruppen sein, die das dann immer stringent untersuchen, wo es natürlich noch Bauplätze gibt, sagen wir mal, also wo noch was nachgewiesen werden muss, wo es möglicherweise Fehler gibt. Das ist ja ganz klar, wenn einer 30 Jahre für sich alleine gearbeitet hat, aber dann nicht bloß in der Physik, sondern die Auswirkungen auf dem BIOS und auf die Psyche und aufs Pneuma oder das Mentale dann noch untersucht hat mit einer neuen Logik, die man dazu braucht, dann kann man das allein nicht packen. Gerade heute habe ich auch eingangs in den News behandelt, eine Meldung auf RT, NASA Scientist Designs Faster Than Light Spacecraft. Also da haben sich offenbar ein paar Wissenschaftler und ein paar Künstler auch zusammengetan und so ein wirklich imposant aussehendes Raumschiff ersonnen. Und mit zugehörigem Warp Drive soll das ausgestattet werden. Wann? Ja. Das steht natürlich buchstäblich in den Sternen. Aber ja. Wissen Sie von irgendwelchen konkreten, ich meine, wir reden da jetzt wirklich von eigentlich konkreten, ja, Ansätzen, wo man nur einmal rangehen müsste und das einmal probieren, ein paar Millionen ist, also es mag jetzt vielleicht manchen absurd erscheinen, wenn ich das sage, aber im Vergleich zu, was da sonst an Geld hinausgeworfen wird, wirklich wenig, ja, finde ich. Das ist so, das ist etabliert. Hier ist es so, Sie müssen ja erstmal diese Theorie und das Volk bringen. Und das Volk heißt jetzt aber hier und das Physikervolk. Hm. Die müssen sich dafür erstmal überzeugen lassen. Und da haben wir gesagt, ach, das können wir, wenn man das Experiment machen vorher, dann braucht man nicht große Überzeugungsarbeit, dann kommen die von selbst. Aber dazu braucht man auch erstmal Geld. Ja, ja, schon klar. Also das ist nicht so ganz einfach. Hm. Aber wissen Sie jetzt von... Entschuldige, ich will nur das vielleicht noch anbringen, dass wir jetzt gerade dabei sind, erstmal die Heimsche Theorie, die von ihm selbst besprochen wird. Da gab es eine Hörkassette. Ja, die kann natürlich ein Engländer oder Amerikaner nicht lesen. Deswegen haben wir es ja auch als Buch rausgegeben, das neue Weltbild des Physikers Burkhard Heim. Das wird jetzt übersetzt, die Hälfte ist schon fertig, ins Englische. Denn wir kriegen in unserer Homepage, da heimtheorie.com, da kriegen wir im Tag im Schnitt so 100 Anfragen aus Russland und USA und aus allen möglichen Ländern. Und jeder will was wissen, aber die möchte es in Englisch haben, nicht in Deutsch. Und deswegen machen wir das, aber auch ebenso nebenher, nicht? Gibt es Ihres Wissens nach irgendwo konkrete Ansätze, dass jemand jetzt wirklich versucht, so ein Warp-Drive-Schiff zu bauen? Also das ist sicher ziemlicher Unsinn. Das geht wohl nicht, denn wir brauchen ja Energie, um überhaupt diesen Warp-Antrieb erstmal oder diese Raumstrukturen erstmal herzustellen. Und so bewegen sich diese Objekte, die unbekannten Objekte, auf keinen Fall. Mhm. Und die machen das sehr schnell und sehr kurz. Und wir müssen da auch unterscheiden, das ist nicht dieser Gravitationsantrieb, mit dem die hierher kommen. Das ist, sie projizieren sich hierher, das ist eine ganz andere Art von Theorie. Und das benutzen sie so, wenn sie hier sind, so wie ein Auto. Jetzt, dass das nun in jeder Atmosphäre oder Hydrosphäre sich bewegen kann. Hm, verstehe. Also die große Distanz erreicht man über diese Strukturresonanz, ja, und dann mit also so einem Feldantrieb, ja, würde man dann eher quasi im Sonnensystem herumfahren. Ja, ja, da fährt man dann hier rum, ja. Mhm. Aber wäre auch schon mal schön, ne? Ja, natürlich. Aber Sie sehen, wie weit wir weg sind eigentlich, ja, von der ganzen Sache. Unglaublich weit weg. Und weil wir noch, und das ist jetzt nun eigentlich so der Abschluss, den man da sagen kann, weil wir diese andere Realität nicht haben. Wir denken ja in Raum und Zeit. Und was wir hier nicht sehen und anfassen können, naja, bis auf Rundfunkwellen und Fernsehwellen, glauben wir schon, dass das irgendwie gibt. Aber das verstehen wir nicht und gibt's nicht. Die ganze Parapsychologie ist ja eigentlich auch bloß für Außenseiter, meinen wir. Das gibt eigentlich alles nicht. Und die leben da drin. Die können hier durch Wände gehen. Also da haben wir ja nicht drüber gesprochen. Naja, gut. Eine Parapsychologie gibt es das auch in China. Also bloß man kann nicht sagen, der kann durch Wände gehen, sondern der ist mal durch Wände gegangen. Da sowas kann man immer bloß ganz kurz machen. Aber die haben das wahrscheinlich perfektioniert, die hier uns besuchen und eine andere Realität mitbringen. Und dann ist es klar, wenn jemand eine andere Wirklichkeit hat, dann spricht er nicht mit jemandem, der überhaupt nicht weiß, wie die Welt eigentlich richtig zusammengesetzt ist. Nee. Ja, und vor allem im Hintergrund eben unzählige, ich möchte jetzt sogar keine Zahlen nennen, unzählige Berichte, absonderlichste Berichte, ungewöhnlichste Berichte von unbekannten Objekten. Nur noch so zum Drüberstreuen, es kam im Chat so eine ganz dringende Anfrage, ob Sie denn schon einmal von einem Fall mit drei zueinander gerichteten goldenen Dreiecken gehört hätten. Dreieck oder goldene Kugeln? Goldene Dreiecke. Goldene Dreiecke, nee, das habe ich nicht, aber gut. Es gibt da so viel. Mhm. Goldene Kugeln gab es schon mal. Goldene Kugeln, das war ja jetzt gerade am 25. Mai in Leipzig. Goldene Kugeln gehen auf den Mittelpunkt zu des Dreiecks, werden eine Kugel und verschwinden dann. Ah, in Leipzig war das also unlängst? Habe ich einen Bericht, ja. Okay. Ah, also und solche Dinge kommen ständig rein von glaubhaften Zeugen. Sie untersuchen das dann, trennen die Spreu vom Weizen. Übrig, also wenn aber Sie was jetzt noch der letzte Punkt ist in unseren Untersuchungen, das ist, dass es über diese Strukturresonanz Leute gibt, die mit diesen Phänomenen über eine Strukturresonanz in Verbindung stehen. Und zum Beispiel in Mailand oder in USA war es der Ted Owens, in Mailand ist der Antonio Urzi. Na, und hier in Deutschland haben wir auch sowas. Urzi, halten Sie Urzi für, ich habe das gesehen, das ist erstaunlich. Ja, ich denke schon. Vor allem seine Aufnahmen, Ja, das ist so, aber das haben wir in Deutschland ja auch. Also es ist ja, und Knittelfeld ist vielleicht so ähnlich, aber das ist nicht so stark wie im Allgäu. Also ich bin ja mal hingefahren, weil ich nicht glaubte, dass so Menschen da sind, die die UFOs heranholen können und habe sie dann auch fotografieren können. Also das gibt es. Und das ist, und gibt auch Orte. Also zu Urzi sind Sie gefahren? Nein, zu Urzi nicht, im Allgäu. Im Allgäu, okay. Ja. Okay, ja. Aber ich meine nur, das bedeutet auch, das kann man nur erklären mit dieser Strukturresonanz. Denn da spielt es keine Rolle. Die haben hier schon eine Brücke, nicht bloß, dass man hierher fliegen kann, sondern dass man auch Kontakt aufnehmen kann zu einigen Leuten. Das geht dann so weit, man darf darüber eigentlich gar nicht viel Berichte bringen, weil es einfach so unglaublich ist, dass jemand von irgendeiner Galaxis aus oder von irgendeinem fernen Stern, 500 Millionen Lichtjahre oder so her, dass der über die Strukturresonanz herangeholt werden kann. Aber es ist anders nicht zu erklären, dass die dann tatsächlich hier kommen. Es sei denn, sie sind in der Transzendenz, halten sich da auf und werden dann hier runtergerufen. Aber das ist ja dann nur schon dasselbe, wenn man in diesen Transräumen ist, über Strukturresonanzen, wo es keine Entfernungen gibt, keine Geschwindigkeiten, dann kann man auch zu ganz, ganz fernen Objekten, Orten kommen. Und deswegen sind wir so interessiert an den Fällen, wo Menschen sagen, ich glaube, ich habe eine gewisse Affinität zu denen und so, ich fühle mich von denen irgendwie angesprochen und wenn ich mir wünsche, dann kommen sie. Da habe ich jetzt gerade wieder aus Deutschland einen Fall, ich habe mit dem gerade gesprochen, den ich demnächst mal aufsuche. Die wollen ja alle gar nicht reden darüber, weil es so unglaublich ist. Aber das Phänomen ist eben unglaublich und deswegen sollte man also nicht schimpfen auf die Wissenschaftler, weil sie nicht an das Phänomen rangehen. Das ist schon verrückt. Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Ja, Und vor allem auch die Leute, die davon betroffen sind, für die ist es erst recht schwierig. Die tun einem dann leid, ja. Aha. Aber diese Theorie, die wir heute besprochen haben, die Theorie von Burkhard Heim nämlich und die erweiterte Heimsche Theorie, die er mit Dröscher zusammen ausgearbeitet hat, die könnte also so viel erklären, auch Dinge, ja, die ich schon erzählt bekommen habe in den letzten 14 Jahren auf dieser Sendung oder 13 Jahren. Vieles davon klingt schon bei weitem nicht ganz so verrückt, wenn man sieht, okay, da gibt es schon eine Theorie, die das zumindest angehen kann. Und das finde ich, kommt noch viel zu, ist noch viel zu wenig eigentlich besprochen. Ich muss ja zugeben, als ich in den 70er Jahren Ted Owens in London kennengelernt habe, da habe ich gedacht, das ist ein Spinner. Der ist da mit so einem Handwägelchen gekommen und da waren lauter Zeitungsartikel drin, die konnte er gar nicht anders tragen, so, wo er immer nachweisen konnte, dass er hier die Zeitung unterrichtet hat, wo wieder ein UFO ist, wo jetzt der Wirbelsturm seinen Weg nehmen wird und welche Mannschaft beim Basketball siegen wird. Das konnte er immer richtig vorhersagen, aber er vor allen Dingen konnte er sagen, und zwar der Washington Post, da und da könnt ihr, wenn ihr wollt, ein UFO aufnehmen. Und das war dann tatsächlich so. Und der Bürgermeister einer großen Stadt, es ist extra ein Buch geschrieben worden über ihn, da steht das drin, der hat an eine Stadt erklärt, dass er auf einem Aussichtsturm mit dem Ted Owens gewesen ist. Und der Owens hat gesagt, wo soll ich meinen Blitz hinschlagen lassen? Und dann sagte er, ja, vielleicht am besten da und da. Und dann zack, saust du da einen Blitz rein. Und dann ist aber danach und vorher war auch nie ein Blitz gekommen. Sowas sind Sachen, die kann man eigentlich nicht glauben, aber es gibt immer mehr Leute, die so dieses Phänomen haben. Denken Sie an Geller mit seinen seltsamen Phänomenen, nicht das Verbiegen, das ist ja albern, das kann er ja hintereinander wegmachen, das ist eine leichte Übung. Und zwar nicht auf Manipulation, sondern wirklich durch Geisteskraft, aber die Apporte, die da passiert sind, die sind ja so, dass er von einer anderen Macht offensichtlich da gesteuert wurde. Wie diese anderen eben auch, die über diese Strukturresonanzen Kontakt haben. Unglaublich. Ja, aber so schnell ist die Zeit heute wieder mal vergangen. Wir sind da ziemlich am Ende. Aber kurz noch abschließend, 40 Jahre MUFON. Was war in dieser Arbeit, die Sie da gemacht haben, die ja unglaublich spannend gewesen sein muss, was war die wichtigste Erkenntnis für Sie? Gibt es da ein so ein Ding, wo Sie sagen, das war wirklich eigentlich das Wichtigste für mich jetzt? Ja, also die Erkenntnis eben, dass wir konfrontiert werden mit Wesen, die mit einer anderen Wirklichkeit zu uns kommen und uns ein bisschen, also da suchen sie sich gewisse Leute aus, das ein bisschen zeigen wollen, wie die Wirklichkeit ist. Und die ist so viel anders und größer. Bloß wir kommen ja nicht ran. Nicht jeder ist ein Medium. Und es ist wohl möglich, dass hier so auch eine also Hybride gezüchtet werden, die so zwischen Mensch und mit diesen Fähigkeiten, die sie haben, dann irgendwo leben. Denn man muss ja, darf ja dieses Entführungsphänomen nicht einfach so unter den Tisch kehren. 1997 war das, da sind ja schon 1700 Fälle in Amerika bekannt gewesen und da gab es ja am MIT diese Alien Discussions Konferenz, wo 50 Psychiater und Psychologen gesagt haben, also erstmal diskutiert haben und darüber sich einig geworden sind, das ist keine Krankheit, sondern das ist echt, hier kommt jemand. Und vor allen Dingen dieses Wegnehmen von Keimzellen, von Männern und Frauen und die Züchtung von den Hybriden, das wird ja dann immer so weggelassen, wenn es jemanden gibt, der von UFOs noch nichts gehört hat, dann will er ja darüber erst recht nichts wissen. Aber da hat man dann festgestellt, die gehen viel tiefer in unsere Gesellschaft schon rein, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Vielleicht mit der Absicht, uns ein bisschen weiterzubringen. Vielleicht, ja. Es kann natürlich auch eine andere Absicht dahinter stecken, aber da kratzen wir jetzt an Fragen, die wir vielleicht in einer weiteren Sendung einmal in Zukunft behandeln können, was ich sehr gerne tun würde, also gerade diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben. Aber ich glaube, für heute Abend sind wir am Ende der Fahnenstange. Ich glaube, wir haben doch einiges untergebracht. Das war für mich ein absolut faszinierendes Interview, wie jedes mit Ihnen bis jetzt. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch und hoffe, wir können es irgendwann fortführen. Ja, gut. Waren eben immerhin 40 Jahre, in denen wir uns also hin und her überlegt haben, was könnte sein. Und die Akzeptanzhürden waren nicht leicht zu überspringen. Es ist ja nicht so, dass wir von vornherein immer alles geglaubt haben, sondern das dauerte lange, bis wir dann dies geglaubt haben und jenes. Und da gibt es jetzt noch vieles, was wir eben mit dem Immanuel Kant erstmal, was der über Geistererscheinung gesagt hat, erstmal zur Seite legen. Er hat nämlich gesagt, ich zweifle jeden einzelnen Bericht an, aber allen gemeinsam, dem erteile ich doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Existenz zu. So gibt es also hier noch Sachen, wo wir sagen, darüber dürfen wir gar nicht reden, dann warten wir erstmal, ob es dann